Aufgabe 6. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Achtung, eine Kundendurchsage für Herrn Huber. Herr Huber, bitte kommen Sie noch einmal an die Kasse in der Technikabteilung. Vielen Dank.